Im September 2015 ist der Syrer Hussam Shalash nach Saarbrücken gekommen. Hören Sie, was er über sein erstes Jahr dort erzählt. Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Über Wien bin ich ins Saarland gekommen. In der österreichischen Hauptstadt war ich nur eine Stunde. Aber dort habe ich das erste Mal seit langem ein bisschen Frieden gefunden. Pläne oder Wünsche für meine Zukunft hatte ich da nicht. Nur einen. Ich wollte meiner Familie sagen, mir geht es gut, ich bin gesund und ich bin in Deutschland. Deutschland war von Anfang an mein Ziel. Ich habe gedacht, dort habe ich die besten Berufschancen und so auch die Chance, meiner Familie zu helfen. Das Land gibt mir Hoffnung. Nach dem Zweiten Weltkrieg war hier auch alles zerstört. Darüber habe ich mich mit einer 83-jährigen Deutschen unterhalten. Wir haben uns gleich verstanden. Auch sie musste als Kind vor dem Krieg fliehen. Viele Männer waren tot oder in Gefangenschaft. Aber dann hat Deutschland ein Wunder möglich gemacht. Die Leute, viele davon Frauen, haben das Land wieder aufgebaut. Mit dem Frieden kam das Wirtschaftswunder. Die Menschen hatten wieder Geld und eine Zukunft. Ich hoffe, Syrien kann so sein wie Deutschland. Aber das wird dauern. Deutschland ist auch aus einem anderen Grund wichtig für mich. Ich erinnere mich an das Finale der Fußball-Europameisterschaft im Jahr 1996. Oliver Bierhoff hat damals das Tor gegen Tschechien geschossen. Ein Golden Goal. Deutschland war Europameister und ich bin seit damals Fan der Nationalmannschaft. Deshalb habe ich in meinem Schlafzimmer in Syrien auch eine deutsche Fahne gehabt. Jetzt spiele ich manchmal Fußball mit Bekannten. Ein anderes Hobby ist das Theater. Beim Public Viewing bei der letzten Europameisterschaft habe ich nämlich einen Künstler kennengelernt. Er macht politisches Theater und das mit Deutschen und Flüchtlingen zusammen. Ich bin einer von ihnen. Das Stück erzählt vom Neuanfang, von Krieg und Frieden und von Europa. Die wichtigste Aufgabe für mich ist aktuell aber noch das Deutschlernen. Ich muss besser werden. Dann kann ich meinen Master in Robotik machen oder arbeiten. Ich will arbeiten und so Deutschland etwas zurückgeben. Aus seiner Erfahrung hat Hussam Shalash noch einen Tipp. Das Historische Museum Saar informiert sehr gut über die Geschichte des Saarlands. Die hat mehrere kuriose Aspekte. Erst vor 60 Jahren wurde es wieder ein Teil Deutschlands. Deshalb hat das autonome Land 1953 auch gegen Deutschland in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft gespielt.